Schneeballschlacht und wie der Urwald aussieht, wenn es schneit. Doch hier, wo nur die Sonne lacht, gibt's keinen Wald im Winterkleid. Ein kleiner Negerjunge kann es einfach nicht verstehen, was ihm ein weißer Mann vom Schnee erzählt. Er will das alles selber sehen, drum hat er Mami sehr gequält. Kauf mir einen Sack voll Schnee, dann machen wir eine Schneeballschlacht. Doch die Mami sagt, das geht doch nicht, und hat ihn nur ausgelacht. Mein kleiner Herzensjunge, Schnee kommt doch vom Himmel her und ist für uns im Urwald nicht gemeint. Da wird sein Herzchen schwer, er träumt, wie schön es wird, 10 kleine Negerlein und eine richtige Schneeballschlacht. Uns im Urwald nicht gemeint. Da wird sein Herzchen schwer, er träumt, wie schön es wär, 10 kleine Negerlein und eine richtige Schneeballschlacht.